gehen muss, ist mir im Sinn. Vielleicht ja ewig, vielleicht eine Zeit, werde ich suchen, auch himmelweit. Nach meinem Glück, die Nacht weiß nur wo. Wenn ich dich liebte, dann war's eben so. Sehnsucht immer wehren, Muse, die sie lindert, Regen.